Welche sind die Worte der heiligen Elisabeth? Die Worte der heiligen Elisabeth sind: Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Das erste überschneidet sich mit dem, was der Engel gesagt hat. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Ein bisschen später beim heiligen Lukas, ein paar Verse später, eben bei der Verkündung der Heimsuchung, zweiten freudenreichen Geheimnis. Wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt und so weiter.